Fitness Center Deutsch. Bingo. Der Bleistift. Das Heft. Das Buch. Der Kuli. Die Tafel. Der Füller. Das Lineal. Der Radiergummi. Das Mäppchen. Die Schere.